Der fantastische George Ezra hier auf Fritz mit Paradise. Heute Abend, Leute, kracht es richtig. Die ganze Woche haben wir mit euch schon gefeiert, diesen 25. Geburtstag, den Fritz und 20. Heute für euch live hier. Mavi Phoenix, die Leoniden, Suki, Milliarden und Sido live aus der Columbia-Halle. Das Ganze natürlich im Radio. Das ist geil, im Radio das live zu hören, ist aber noch viel besser, live vor Ort zu sein. Und wir haben natürlich, wenn wir mit euch feiern wollen, eine riesen Gästeliste, ist klar. Und da setzen wir gleich den nächsten von euch noch drauf. Also den ganzen Nachmittag hier bei den Radio Fritz am Nachmittag gibt es immer wieder die Möglichkeit für euch auch noch auf die Gästeliste zu kommen, hier live dabei zu sein in der Columbia-Halle heute Abend, und die nächste Möglichkeit dann gleich hier nach den Nachrichten.